Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 161 mit Jack Nitzsche, Keith Richards, Lenny Hibbert, Harlem River Drive, The Outlaw Blues Band, Pepper Adams, Alfred Newman, Don Costa, The Turtles, The South Central Municipal Blues Band, Johnny Hertzman, The Gators, Junior Delgado und Crazy Horse. Crow Jane Lady. Pianist, Arrangeur und Sänger Jack Nitzsche öffnete Framats musikalisches Fundbüro mit zwei Aufnahmen von 1971 und 1966. Zuerst als Sänger, Pianist und Produzent des Debütalbums der Band Crazy Horse mit Crow Jane Lady, danach als Produzent und Arrangeur des Instrumentals Surfinger, eine Aufnahme, die fast 40 Jahre auf ihre Veröffentlichung warten musste. Ich vermute, die Studioband war die sogenannte Wrecking Crew, deren Mitglieder tausend Sessions für so unterschiedliche Sänger und Bands wie Frank Sinatra, The Birds oder The Beach Boys einspielte. Erwähnenswert ist auch die Zusammenarbeit zwischen Jack Nitzsche und den Rolling Stones seit den mittleren 60er Jahren. Auf Crow Jane Lady hörten wir übrigens auch Ry Cooder an der Slide-Gitarre, den Nitzsche mit den Stones bekannt gemacht hatte. Und wenn ich die Stones jetzt schon mal erwähne, dann lasse ich wenigstens einen von ihnen folgen. Und zwar mit einer Aufnahme von 2024. Keith Richards spielte für ein Lou Reed Tribute-Album I'm Waiting for My Man ein. I'm waiting for my man. For my man, yeah. Das Instrument Vibraphon und der Musikstil Reggae scheinen auf den ersten Blick nichts oder nicht sehr viel miteinander zu tun zu haben. Beim Vibraphon denken die meisten Hörer eher an Jazz oder große Studio- und Tanzorchester für Soul- und Popproduktion oder vielleicht noch Filmmusik. Aber Lenny Hibbert hatte zwei Alben für das jamaikanische Erfolgslabel Studio One eingespielt und sein Instrument war das Vibraphon. Lenny Hibbert kam ursprünglich vom Schlagzeug und war von Hause aus natürlich auch eher ein Jazzer, aber vor allem war er ein Förderer und Ausbilder des jamaikanischen Musiknachwuchses. Ich hatte Real Hot von 1969 als Aufnahme ausgesucht. Wir bleiben in etwa in der Zeit, wechseln den Stil ein wenig. Wir hören Harlem River Drive und danach die Outlaw Blues Band, einmal Ostküste, einmal Westküste der USA. We'll be right back. 1971 hatten die Brüder Eddie und Charlie Palmieri die Idee, mit der LP Harlem River Drive eine Mischung aus Salsa, Jazz, Soul, Rhythm and Blues und Mambo zu kreieren. Eddie Palmieri war dabei am Piano zu hören, sein Bruder Charlie an der Orgel. Als Sänger auf dem Titelstück Harlem River Drive hörten wir Jimmy Norman, der unter anderem den Text zum Soul-Klassiker Time is on my side von Irma Thomas schrieb, das die frühen Rolling Stones coverten. Harlem River Drive ist keine sehr bekannte Veröffentlichung, das Roulette-Label ist aber dann doch relativ bekannt. Das gleiche lässt sich über das Blues-Label sagen, das von 1967 bis 1974 existierte. Die bekannteste Platte von Blues-Way dürfte wohl B.B. King's The Thrill Is Gone sein und in der Hauptsache waren auf Blues-Way auch Blues- und Rhythm-and-Blues-Musiker, die meist afroamerikanisch waren und schon über ein, zwei Jahrzehnte im Geschäft. Jimmy Reed, T-Bone Walker, John Lee Hooker, Roy Bowne, B.B. King. Das sind nur einige bekannte Namen. Die Outlaw Blues Band war auf dem Label eher eine Ausnahme, ähnlich wie die South Central Munich Capital Blues Band, die wir etwas später hören werden und die beide musikalisch näher an Santana, die vor Woodstock übrigens auch lange den Zusatz Blues Band im Namen führten, waren und als an John Lee Hooker oder Jimmy Reed. 1967 spielte die Outlaw Blues Band Mamo Panush ein. Das war vom Titel her nun auch nicht unbedingt sehr bluesig. Der Mundharmonika-Spieler dürfte wohl ebenso eher die dritte oder vierte Position spielen, statt der traditionellen ersten oder zweiten. Zeit für Jazz nicht als Cocktail, sondern pur. Bariton-Saxophonist und Bandmusiker von Charles Mingus, Pepper Adams, spielte seine Version von Mingus' Haiten Fight Song. We'll be right back. Costa war eher als Studioorchesterleiter, Arrangeur und Produzent bekannt, aber ein paar Platten brachte er dann doch als Gitarrist heraus, so zum Beispiel Catwalk von 1959. 4 Jahre davor war Alfred Newman für den Soundtrack von The Seven-Year Itch von Billy Wilder mit Marilyn Monroe in der Hauptrolle verantwortlich. Ein kleinen Schnipsel davon diente mir als Übergang von der Jazzaufnahme Pepper Adams, Hayden Fight Song zu Don Costas Catwalk. Das Motto von Framatz Musikalisches Fundbüro lautet ja Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes. Letzteres ist wohl zutreffend auf Virgil Wickers Truck Drivers Rock, aufgenommen für das Sunray Label aus Lexington, Kentucky 1967. Play truck drivers rock, let the engine whine. Play truck drivers rock, rolling There von den Turtles aus den USA aus dem Jahre 1965. Vom Text her erinnert mich das ein klein wenig an Advent Stars 25 Miles, ein paar Jahre später aufgenommen. Keine Ahnung, ob er die Turtles-Platte kannte. So super originell war die Geschichte nun auch wieder nicht. Nun kommt die bereits erwähnte South Central Municipal Blues Band mit Soul of Bonnie and Clyde. Es schließt sich Johnny Hertzman mit One More Time an. Ich schätze, das Stück wurde nach Richards Hit The Road Jack aufgenommen und Johnny Hertzman ist hier mal nicht als Gitarrist, sondern Pianist zu hören. We'll be right back. Memphis gab es die äußerst erfolgreichen Booker T and the MGs. Nicht ganz so bekannt, aber trotzdem immer noch über die Grenzen New Orleans und der USA bekannt waren die Meters. Und dann gab es noch The Gators um den Organisten Willie T. Die waren fast genauso bekannt wie die Meters, allerdings nur in Bezug auf New Orleans. Cold Beer von 1971. Cold Beer hätte sich vielleicht etwas besser verkauft. Das war Framats musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Danke für die Aufmerksamkeit. Merry Go Round wurde 1980 eingespielt mit Sly and Robbie als Rhythmusgruppe und Junior Delgado als Sänger. Junior Delgados Onkel war Lenny Hibbert, den wir in dieser Folge als Reggae-Vibraphonisten hörten. Das war's. Viel Spaß. Alles Gute.